Goebbels. Das waren meine Kinder, meine Zukunft. Ich habe sie geschlachtet, sie sind dein. Wir lassen hinter uns, was nach uns kommt. Die Zukunft, unser Feind. Der Sieg ist unser. Stirbt, also Goebbels stirbt. Und vorher war Stalin erschienen, da gibt es auch so einen Ansatz zu einem Text. Und Stalin geht lachend ab. Hitler, Rattenhuber, das Benzin. Und bitten Sie jetzt die Damen zu mir. Rattenhuber ab. Damen, Rattenhuber mit Benzinkanistern. Hitler, meine Damen, ich danke Ihnen allen für die Arbeit, die Sie geleistet haben, in Treue. Was wäre das Leben ohne die Treue der Frau? Ich schweige vom Tod. Für meinen Dienst an Deutschland, das mit mir untergeht. Regieanweisung, geschützt Donner, Detonation. Sie hören den Triumph des Untermenschen, der seine Herrschaft antritt. Der Untermensch hat sich als der Stärkere erwiesen. Der Mensch mag zugrunde gehen. Ich bin, Sie wissen es, der Übermensch. Ich habe das Meinige getan, die Menschheit auszurotten, die den Planeten überschwemmt. Nach mir werden andere kommen, die meine Arbeit fortsetzen. Ich werde diese Welt verlassen, weil sie für mich zu klein geworden ist. Zusammen mit Fräulein Eva Braun, die ich vor einer Stunde geheiratet habe. Hier ist der standesamtliche Beleg, unterzeichnet von Herrn Richard Wagner. Der Standesbeamte hieß wirklich Wagner, nur nicht Richard, aber das kann man, glaube ich, machen. Unterzeichnet von Herrn Richard Wagner. Bitte prüfen Sie seine Unterschrift, damit Himmel oder Hölle uns nicht trennen kann. Denn Ihre Hände sind rein und meine Hände sind blutig, wie die Hände aller großen Männer der Geschichte blutig sind. Alexander, Cäsar, Napoleon, Friedrich der Große, leise Stalin. In den Dimensionen der Geschichte ist das Blut ein besserer Treibstoff als das Benzin. Es führt in die Ewigkeit. Und die Treue ist das Mark der Ehre. Ich gehe zurück zu den Toten, die mich geboren haben. Jesus Christus war ein Menschensohn. Ich bin der Sohn der Toten. Ich habe meinen Astrologen erschießen lassen, Herrn Friedrich Nietzsche, damit er mir vorangeht in das Reich des Todes, das die einzige Wirklichkeit ist und dessen Statthalter auf Erden ich gewesen bin. Leben wird mein Programm. Gegen die Lebenslüge des Kommunismus, keiner oder alle, die einfache und volkstümliche Wahrheit für alle reicht es nicht. Gegen das verlogene Geschwätz der Pfaffen, liebet eure Feinde, das ehrliche Gebot meines deutschen Katechismus, vernichtet sie, wo ihr sie trefft. Ich habe Europa zu meinem Scheiterhaufen erwählt. Seine Flamme wird mich von meinen staatsmännischen Pflichten entbinden. Ich sterbe als Privatmann. Aber der Rauch der brennenden Städte wird meinen Ruhm um die Erde tragen und die Asche der Krematorien wird den Himmel verdunkeln. Mein Denkmal, das der Wind zu den Sternen trägt, nach mir. Denn ewig lebt des Toten Tatenruhm, wie schon die Edda sagt, das heilige Buch, die Bibel des Nordens. Es lebe der deutsche Schäferhund. Er schießt seine Hündin. Damen, Heil Hitler. Hitler ab, zwei Schüsse, Tanz der Frauen vor dem Hintergrund der brennenden Hauptstadt zu Wagners Götterdämmerung.